promotion initiative IMC in the Mid Classic presents a radio show for Indian music culture. On microphone, LJ RM. IMC in the Mid Classic presents today Raga CDs of the Month, 726 years of celestial music, a review 2011. Dear listeners, dear musical friends from India and around the globe, it's my pleasure to present you our regular format Raga CDs of the Month, and first time ever as 2-hour show, and bilingual. I welcome all the musical friends around the globe, in India, abroad, and in the German language area. After 6 years producing the show in German language, it's time now to go internationally as World Culture Radio every third Sunday. You can listen worldwide to IMC India Meets Classic then from 3 p.m. till 5 p.m. European time. It's 7:30 till 9:30 p.m. Indian time and 9 a.m. till 11 a.m. on East Coast of United States. Ich heiße an dieser Stelle auch die Hörerinnen und Hörer aus dem deutschsprachigen Raum willkommen, gleichermaßen in der Schweiz und in Österreich, zu der Erstausgabe im 2-Stunden-Format von Raga CDs des Monats. Sie können alle 13 Sendetermine, die monatlich für die indische Klassik und indisch-elektronische Musik angeboten werden, auf unserer Webseite einsehen, unter www.imcradio.net/Sendetermine. Die Streams der einzelnen Radiostationen finden Sie unter www.imcradio.net/streams. All broadcasting dates per month you find on our online calendar at www.imcradio.net/broadcasting-calendar. The stream addresses for listening the radio stations worldwide you can copy and paste at www.imcradio.net/streams. The radio show today is set up under the topic 726 years of celestial music, a review of 2011. For all music lovers of Indian classics around the globe, it was a tough year, very often mourning for the greatest music maestros we have lost. I will present during the next 2 hours the finest music of these stalwarts of Hindustani and Carnatic music. The tunes will speak on its own for the beautiness of Indian music in its diversity, like from Jagjit Singh, the Ghazal King, or Ustad Sultan Khan, the Sarangi Maestro, Bhimsen Joshi, the great Khayal singer, or Professor Sushitra Mitra, an outstanding interpreter of Rabindra Sangit, and some more we have lost. Die heutige Sendung steht unter der Überschrift 726 Jahre himmlische Musik, ein Rückblick auf das Jahr 2011. In diesem Jahr hat die weltweite Gemeinschaft von Musikliebhabern der indischen Klassik eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Verlusten verkraften müssen. Herausragende Meister haben uns verlassen, wie der Ghazal-König Jagjit Singh, der Sarangi-Meister Ustad Sultan Khan, der große Interpret des Khayals Bhimsen Joshi oder die Sängerin Sushitra Mitra, eine exzellente Vertreterin des Rabindra Sangit und weitere andere, von denen wir in 2011 Abschied nehmen mussten. Die nächsten 2 Stunden werde ich die musikalischen Werke dieser Meister für sich sprechen lassen. Die Musik ist uns als ihr Erbe geblieben und vermittelt uns die Schönheit der indischen Klassik in ihrer ganzen Vielfalt. On 3rd January 2011, the first Monday of the new year, the legendary Rabindra Sangit singer Sushitra Mitra passed away at the age of 86. Sushitra Mitra was professor and head of music department at the Rabindra Bharata University. Sushitra Mitra was loved for her rendition of Tagore songs. If you are interested more deeply to know about Rabindra Sangit, I point to our online archive, where all radio shows since 2006 are available for re-listening. There you find the show Rabindra Sangit, A Voice for All. Gleich zu Beginn des Jahres 2011 verstarb am 3. Januar Sushitra Mitra, im Alter von 86 Jahren. Sushitra Mitra war eine legendäre Interpretin des Rabindra Sangit und über viele Jahre Professorin und Leiterin der musikalischen Fakultät der Rabindra Bharati Universität. Bei näherem Interesse für Tagore Lieder verweisen wir auf unser Online-Archiv und die Sendung Rabindra Sangit – Eine Stimme für alle. Wir hören Sushitra Mitra gleich mit 2 Liedbeispielen aus der CD Bashar Ghan – Tagore's Composition on Monsoon und aus Over the Years. Im Anschluss an Sushitra Mitra hören wir Bhimsen Joshi, den führenden Interpreten im Khayal, einem modernen Gesangsstile der nordindischen Klassik. Bhimsen Joshi verstarb kurz nach Sushitra Mitra am 24. Januar 2011. Bhimsen Joshi war nicht nur Sänger, viele Jahre stand er dem Savai Gandharva Music Festival vor. Bhimsen Joshi gründete dieses bedeutende Festival im Jahre 1953. Es findet jährlich im Dezember statt, in Pune. Zu Ehren von Bhimsen Joshi wurde dieses Festival umbenannt in Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav. Wir hören Bhimsen Joshi mit dem Spätabendtrager Korak Kalyan in einem 16er Beat, Tintal und mittleren Tempo, Matyalaya. Sushitra Mitra will present us now two Tagore songs from the CD Barsha Gaan, Tagore's Composition on Monsoon and Over the Years. Following then, Bhimsen Joshi will present us the late evening raga Korak Kalyan in Matyalaya and Tintal, a middle tempo and 16 beats. Bhimsen Joshi died on 24th January 2011. He was the legendary interpreter of Khayal, which is the modern vocal style of North Indian classics. Bhimsen Joshi wasn't only singer. In 1953, he founded the famous Savai Gandharva Music Festival for promoting Indian classical music. Annually, in December, this festival takes place in Pune. Giving tribute to Bhimsen Joshi, the festival is renamed now as Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav. Make him. Yeah. Gori tore nenad Could it be all that is in the night? Thine dhana dhana ba ja go na na na dhana dhana ba ge ja go guri tore ne na sadone tore ne na sadone madhu bhara piya dubhare piya bare na na dhan bhare dana na You're listening to the radio show IMC India Meets Classic, presenting Raga Cities of the Month 726 Years of Celestial Music, a review of 2011. Herewith, we give tribute to all the great maestros who left the earthly world this year. On microphone, LJ Aram. Following Sushitra Mitra and Bhimsen Joshi, we just heard, I got the news in summer from the Dagar family that Ustad Rahim Fahimuddin Khan Dagar is no more with us. Rahim Fahimuddin Khan Dagar died on 27th July 2011. He represented the Dagar tradition along with his brothers of a very unique Drupad style in 19th generation. Drupad is the eldest vocal style of North Indian classics. Let us enjoy Rahim Fahimuddin's interpretation of Morning Raga Asavari. The introduction part, the Alap, is in typical slow tempo Vilambit. You find the tune on the CD, The Drupad of the Dagar Bani. The playlist of the show you find on the website, imcradio.net/playlists. Sie hören die Sendung IMC India Meets Classic. Heute mit dem Thema Raga CDs des Monats 726 Jahre himmlische Musik. Ein Rückblick auf 2011. Am Mikrofon LJ Aram. Diese Sendung präsentiert die großen Meister, die uns in diesem Jahr verließen. Nach Sushitra Mitra und Bhimsen Joshi ereilte mich im Sommer die Nachricht von der Dagar-Familie, dass Ustad Rahim Fahimuddin Khan Dagar nicht mehr unter uns weilte. Dieser Meister des Drupads starb am 27. Juli 2011. Rahim Fahimuddin Khan Dagar war neben seinen Brüdern der Vertreter der Dagar-Tradition schlechthin. Die Dagar-Familie ist eine der ältesten Musikerclans in Indien, in 19. Generation ganz in der Tradition des Drupads. Der Drupad ist der älteste Gesangsstil der nordindischen Klassik. Wir hören Rahim Fahimuddin Khan Dagar mit dem Morgenraga Asavari in dem Einführungsteil Alap, typischerweise im langsamen Tempo Vilambit. Die Aufnahme stammt aus der CD The Drupad of the Dagar Bani.